Dialog 2. Hier Grill. Können Sie uns bitte wecken? Sicher. Ihre Zimmernummer bitte? 987. Wann sollen wir Sie wecken? So um 7:30 bitte. Gut, um 7:30. Können Sie bitte die Rechnung fertig machen? Natürlich. Haben Sie noch Wünsche? Danke. Gute Nacht.